Die Maßnahmengesellschaft für Menschenrechte in Südkorea veröffentlichte am 17. September ein Weißbuch. Im Weißbuch wurde hervorgehoben, in Südkorea, wo heute das Wort Hellkorea, das ein höllisches Land bedeutet, sehr populär sei, werden der Hass und Groll der Bevölkerung gegen das Bakun-Regime immer stärker. So wurden die großen Verbrechen von Bakun-Regime entlarvt, das das ganze Südkorea in die Menschenhölle und Menschen des Wüste verwandelte. Weiter hieß es im Weißbuch, ein Paradies des Volkes wie die TVJK, wo die Volksmassen Herr über alles seien, alles den Volksmassen diene und dank der Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas all ihre Träume in Erfüllung gehen, könne das Bakun-Regime niemals nachahmen. Die Südkoreaner können sich nur dann aus der Hölle befreien, wenn sie Bakun-He und ihr Regime sowie das korrupte Ausbeutungssystem, die über die werktätigen Massen herrschen und vom Blut des Volkes leben, stürzen und eine neue Gesellschaft des Volkes schaffen.